Kundgabe 1052. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.08.1939. Vollste Hingabe. Vernehmbare Stimme. In der vollen Hingabe gibst du deinen Willen kund, mir zu dienen. Und ich vermag dir dann zu geben, was dich überaus beglücken soll. Meinen Segen und also die Kraft meiner Liebe. Ich weiß um alle deine Gedanken, und so weiß ich auch, wie verlangend du mein Wort erwartest in dir. Und dies bewegt mich, dir zu geben, wonach dein Herz sich sehnt. Darum lausche nach innen und begib dich zur Ruhe, denn ich kehre in dein Herz ein, wenn die Zeit gekommen ist und du mir hingebend vertraust. Denn ich bin bei dir und verlasse dich ewig nimmer. Amen.